Kundgabe 5648. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.04.1953. Erdenschicksal entspricht dem Willen. Ich bin euer aller Vater, und so wird es euch auch verständlich sein, dass ich einem jeden meiner Kinder die Vaterliebe angedeihen lasse und dass mir eines jeden Schicksal am Herzen liegt, dass ich selbst jedes Kind an der Hand führe, so lange, bis es selbst gehen kann, bis es herangereift ist zu einem mir gleichen Wesen, bis es aufs Engste mit mir verbunden ist und dann also denkt und handelt nach meinem Willen. Von Ewigkeit schon ist eines jeden Wesens Werdegang vorgezeichnet, was aber nicht bedeutet, dass es willenlos diesem Gang folgen muss, sondern dass meine Weisheit erkannte, welcher Gang dem Willen des Wesens entspricht und die größten Möglichkeiten bietet, es zu mir zu führen. Denn ich ersah sowohl den Widerstand als auch das Nachlassen des Widerstandes in einem jeden Wesen, und mein Heilsplan passte sich diesem Willen an. Dem Wesen fehlt jede Rückerinnerung an den seligen Zustand zu Anbeginn, sowohl als auch an seinen Sturz in die Tiefe. Folglich kann sein Wille sich völlig frei entscheiden in seiner Richtung, und er wird in keiner Weise von mir beeinflusst. Doch meine Liebe und Weisheit stellte das Wesen immer in die für seine Willenswandlung günstigsten Verhältnisse. Es kann sich sehr leicht recht entscheiden, ist aber nicht dazu gezwungen. Niemals werde ich selbst ihm seinen Entwicklungsgang erschweren, weil ich eine endlose Liebe empfinde zu dem, was aus mir hervorgegangen ist. Und weil diese Liebe immer nur die Rückkehr der Wesen zu mir ersehnt, also ich es immer dem Wesen leicht machen werde, den rechten Weg zu mir zu finden. Ich ersah auch von Ewigkeit die Misserfolge. Ich ersah den erneuten Abfall meiner Geschöpfe von mir, der immer neue Gelegenheiten erforderte, um mein Ziel einmal zu erreichen. Doch auch diese Misserfolge sind eingerechnet und hemmen mich nicht in meinem Heilungsprozess. Sie verlängern ihn nur und erfordern wirksamere Mittel, und einmal führen diese auch zum Ziel. Wie also des Menschen Schicksal auf Erden ist, das entspricht stets meinem Heilsplan von Ewigkeit. Da ich von Ewigkeit auch um den Willen dessen weiß und immer diesem Willen entsprechend einwirke, also das Erdenleben so an den Menschen herantritt, wie es günstig ist, den Willen zu wandeln und mir zuzuwenden. Als Vater meiner Kinder weiß ich wahrlich auch um jede Wesensart und muss sonach auch jedes meiner Kinder anders anfassen, um es zu gewinnen für mich, um mir seine Liebe zu erringen. Denn das ist mein Ziel, dass sie mir ihre Liebe schenken. Und darum zwinge ich sie nicht, sondern lasse ihnen ihre Freiheit. Denn Zwang kann nur Gehorsam aus Furcht, niemals aber Gehorsam aus Liebe zeitigen. Ich aber sehne mich nach der Liebe meiner Kinder. Und darum verliere ich nie die Geduld, selbst wenn mein Rückführungsplan lange Zeit erfordert. Ich werde immer dem Willen meiner Geschöpfe Rechnung tragen. Doch einmal wird er sich frei für mich entscheiden. Einmal wird die Liebe zu mir durchbrechen. Es wird seinen Willen mir unterstellen. Es wird nach meiner Liebe verlangen. Und meine Vaterliebe wird das Kind zu sich ziehen und nun ewiglich nicht mehr lassen. Amen.